für doch heute da, um zu helfen. Niemand wird mehr ohne Gegenwehr seine Schande schänden. Sei unsere Runde, hör was ich bekunde. Unser gemeinsames Projekt zu dieser Stunde. Finde raus aus der Geistlosigkeit, sei voller Philosophie. Ein bisschen Mut in deiner Schizophrenie für deine Harmonie. Wer schlechte Zeit ist der, der zu bösen Neid bösartig grinst und übertreibt. Shit.